Erster Oland, wo Flügel summen, jenseits der Flüsse von Kusch. Zweiter, dieses Land schickte Boten über das Wasser. Sie fuhren in Papyrusbooten auf dem Nil. Geht, schnelle Boten, zu einem großen und starken Volk. Dieses Volk ist weit bekannt und gefürchtet. Flüsse fließen durch ihr Land. Dritter, alle Menschen auf der Erde sollen sehen. Wenn eine Fahne auf den Bergen steht, sieht sie an. Wenn jemand in die Posaune bläst, hört zu. Vierter, Gott hat zu mir gesagt, ich werde ruhig bleiben. Ich werde von meinem Platz aus zusehen. Es wird sein wie warme Sonne. Es wird sein wie Tau in der Hitze der Erntezeit. Fünfter, vor der Weinernte, wenn die Blüte vorbei ist und die Knospe zur reifen Traube wird, wird er die Reben abschneiden. Er wird die Ranken mit Messern entfernen und zerbrechen. Sechster, sie werden den Raubvögeln der Berge gegeben. Auch den Tieren des Landes werden sie gegeben. Die Raubvögel werden den Sommer dort verbringen. Die Tiere des Landes werden den Winter dort verbringen. Siebter, zu dieser Zeit wird das große und starke Volk Gott Geschenke bringen. Dieses Volk ist weit bekannt und gefürchtet. Flüsse fließen durch ihr Land. Sie werden die Geschenke zum Berg Zion bringen. Das ist der Ort von Gottes Namen.